Noob und Nerd. Die WG mit Manuel. Manuel. Dennis. Ruffelkopter. Und Sie. Sie, Sie. Dennis! Wohnzimmer! Boah, ich bin so aufgeregt. Endlich ein Job für uns. Wir sind jetzt die Jury bei König der Löwen. Höhle der Löwen! Ach, ich darf gar nicht singen. Alter, die beste Gründershow ever. Und wir können Geld, was wir gar nicht haben, investieren. So geht Wirtschaft. Ah, der erste Kandidat. Hallo Mettelnachbar Jörg, was hast du erfunden? Ich habe ein Brot gebacken, das nie alle wird und die ganze Welt vom Hunger befreit. Das Brot hat kein Touchscreen, ich bin raus. Und ich finde Catwoman besser als Brot, ich bin auch raus. Nächster! Hola Jungs! Hi Sie! Ich habe eine Badezimmeruhr erfunden, die einem immer anzeigt, dass man nur 5 Minuten im Bad gewesen ist. WTF, welcher Mensch hält sich so lange im Bad auf? Ich bin raus. Da muss man mal den Businessplan durchrechnen. Wie viele davon kannst du produzieren? Eine am Tag. Eine am Tag. Das heißt, in 10 Tagen kannst du... Boah, ich kann Algebra nicht. Algebra. Oh, unser Vermieter bewirbt sich auch. Tag, ihr Locheraus-Lehrer. Ich präsentiere ein Operationsbesteck für Do-It-Yourself-Gehirnoperationen. Was soll man damit? Damit kann man seine Birne so zurechtschnippeln, dass man sich immer daran erinnert, in welche Schublade man die Knopfzellenbatterien für den elektronischen Autoschlüssel gelegt hat. Deal! Lasst euch von Noob und Nerd wecken mit der 1Live-App. Alle Infos auf 1Live.de.